uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht heute auch. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Großes Versäumnis gestern. Großes Versäumnis. Ich habe es vermasselt. Wir hatten ja vorgestern den ersten Advent. Und das bedeutet, dass direkt nach dem ersten Advent muss hier neben dem weißen Hirsch unser traditioneller kleiner Schneemann stehen. Das ist ja seit Jahren so. So, und den habe ich natürlich jetzt mitgebracht. Der steht ja das Jahr über immer im Schrank. Und jetzt wird er hier hergestellt. Der kleine Schneemann neben dem Hirsch. Das ist jetzt sein vorletzter Auftritt. Das ist dieses Jahr nochmal und nächstes Jahr ja auch nochmal zur Adventszeit. Und jetzt wird er hier stehen bis zu unserer Weihnachtspause. Könnt ihr ihn gut sehen? Ich hoffe. So, jetzt wollen wir anfangen. Wer ist dran? Angela, 69. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, und ich wollte einmal eine Allgemeinfrage stellen. Gerne. Wenn Politiker sich manchmal schwer tun mit Entscheidungen und unter Druck stehen, weil sie Frankreich helfen wollen, weil dies oder weil das ist, dann würde ich es gut finden, wenn einmal die Politiker auf die Idee kämen, auch mal das Volk zu fragen bei einer wichtigen Entscheidung oder auch wenn es sich um 7 Milliarden handelt oder. Es wird das Volk nicht mehr mitgenommen, finde ich. Und die Politiker müssen sich nicht wundern, wenn man alle 4 Jahre nur einmal wählen kann und dann die Wählnuance also immer tiefer geht. Also du plädierst dafür, so wie die Schweizer Nachbarn das ja praktizieren, dass einfach viel mehr Volksbefragungen durchgeführt werden, bei großen Problemen. Ja, ja. Zum Beispiel auch in Hamburg, auch genauso mit dem Referendum, ob das jetzt diese Olympiasportfest stattfinden soll oder. Das gab ja schon viele verschiedene Dinge, wo man wirklich die Bevölkerung fragen kann. Und das vermisse ich bei den Politikern heute. Und es kann ja auch eine Hilfe für Politiker sein, denn manchmal stehen die ja wohl auch unter Druck oder. Ja, ne? Ich glaube nicht, dass die das als Hilfe sehen, naja, sondern die sehen das als Entmachtung an. Ja. Beispielsweise Hamburg, da haben sich ja nur alle blamiert, die regierenden Parteien, sowohl in Kiel als auch in Hamburg. Die wollten das ja, aber ja. Die Hamburger haben gesagt, nein, nicht gut. Mit uns. Ist das dein Thema eigentlich auch? Oder? Ich wollte Folgendes. Die Politiker werden ja auch letztendlich auch von uns bezahlt, so gesehen. Und was mich jetzt umtreibt, ist diese Sorge, dass jetzt genau das Gleiche anfängt, wie es im Irak angefangen ist, dass unsere Staatsfeinde losgehen, Bilder machen, das dann an die Amerikaner weitergeben und dann bombardiert wird. Wobei, und denn, du weißt ja wohl, dass es im Irak dieses Unglück auch gab mit dem LKW, wo denn da das Öl dann explodiert ist, wo die Bevölkerung das Öl holen wollte von dem Zerstörten. Du sprichst jetzt von Afghanistan. Ja. Nicht Irak. Irak haben wir uns ganz rausgehalten. Das war Schröder-Regierung. Ja, ich habe Angst, dass sich das jetzt wiederholt, dass das da jetzt in Syrien, dass wir da wirklich mitmachen. Okay, das heißt, du bist gegen diesen Syrien-Einsatz. Auf jeden Fall. Ja. Deswegen auch, weil es kein Konzept danach gibt. Genau, es ist genau so eine Parallele. Ich höre alle Nachrichtensender, egal ob es jetzt Euronews ist oder so. Und da waren so viele Experten jetzt eben auch. Weißt du, ich war heute ganz erstaunt, als vom Bundeswehrverband hat irgendjemand gesagt, dass wir uns damit vertraut machen sollen, dass das mindestens 10 Jahre dauern wird. Ja, den habe ich auch gehört. Ungeheuerlich. Ja. So, ja. Du bist gegen den Einsatz. Das hast du schon begründet. Was sollte stattdessen getan werden, deiner Auffassung nach? Mehr geredet werden, mehr verhandelt werden, mehr Profis dazu geholt werden. Ich erwidere gleich mal. Nur sagen viele Insider, mit diesen Menschen, die den IS vertreten, kann man überhaupt nicht verhandeln. Das weiß ich. Gut. Aber es sind ja auch da Interessen, die leider nicht an die Öffentlichkeit kommen. Denn warum zum Beispiel äußert sich denn nicht mal Assad darüber, dass ihm das Volk wegläuft? Warum hört man nichts davon? Und wieso lassen sich jetzt, also Putin und Erdogan, die haben da eine solche starke Rolle und wir wissen doch gar nicht, was da wirklich läuft. Es ist wirklich eine undurchschaubare Gemengelage, absolut. Da gebe ich dir völlig recht. Es gibt, sind so viele gegenseitig sich widersprechende Interessen im Spiel. Ja. Nun war das ja eine Reaktion auf den schlimmen Anschlag in Frankreich. Und Frankreich hat ja auch darum gebeten, eben den engsten Verbündeten Deutschland, dass wir auch ihnen zur Seite stehen. Und das ist eine Folge davon. Ist richtig, alles richtig. Und trotzdem bin ich der Meinung, das geht mir zu schnell. Und trotzdem kann man ganz bestimmt noch irgendwelche Fachleute anhören. Es gibt genügend Fachleute, die auch davor warnen. Und ich weiß nicht, ich glaube sogar, die von der Linken, die wollte jetzt auch sogar das Gericht anrufen. Wie auch immer, ich wünschte mir grundsätzlich bei Entscheidungen, die das Volk betreffen oder auch wo das ganz viel um Geld geht, dass man doch einfach Aber dir ist klar, wenn es eine starke Emotionalisierung gibt, nehmen wir mal an, es wären solche Anschläge passiert in Deutschland, dann kannst du hundertprozentig davon ausgehen, dass das Volk sagen würde, ja, angreifen. Ja, ist dir klar, ne? Ja. Dann müssten die Menschen, die nach den Volksbefragungen immer rufen, müssen sich darum klar sein, dass da Dinge rauskommen, die denen überhaupt nicht gefallen. Gut. Zum Beispiel wäre in Sachen Flüchtlingspolitik eine Volksbefragung, glaube ich, sehr heikel zurzeit. Zum Beispiel Flüchtling. Vor einem halben Jahr habe ich im Bekanntenkreis gesagt, warum stehen Reporter an der türkischen Grenze, gucken zu, wie die in diese Boote reinsteigen, machen Fotos. Warum steht da nicht so eine Art Botschaftsgebäude, wo von vornherein dort, wo die Staaten gesagt wird, hat Chancen, hat keine Chancen, warum erst rein, stundenlang festhalten, warten und wieder zurückschicken, warum nicht vor Ort? Also ja, das Gleiche. Ich höre daraus, dass du mit der Politik sehr unzufrieden bist. Ja. Ja. Nein, ich will mal so sagen, ich kann das auch verstehen, wenn Politiker untereinander, und da ist ja wirklich eine Menge los, und da kann man ja auch manchmal vielleicht nicht genau wissen, macht man das jetzt richtig oder nicht, viel mehr Zeit, viel mehr... Manchmal hat man in der Politik nicht viel Zeit. Ja, aber es müssen mehr Sachverständige sich miteinander austauschen und auch hören, denn das ist, was da jetzt passiert... Okay, ich merke, dass du wie viele Menschen auch da sehr Ich möchte auch mal gefragt werden. Ja. Letztendlich bezahlen wir die doch, die Politiker. Ja, ja? Gut. So meine ich das nur. Angela, ich danke dir für deinen Anruf. Und dann möchte ich dir noch was sagen, ja. Dominan. Domian, nicht Dominan. Ich finde, dass du sehr feinfühlig bist und dass du bestimmt nicht immer Kraft haben kannst, alles immer so aufzunehmen und wieder das geht nicht, das kann man nicht alles in sich aufnehmen, ohne dich da langsam dabei auch ein wenig. Ich freue mich trotzdem, wenn du sagst, ich mach Schluss, ich verstehe das. Ja, aber ich mache mit großer Freude und großem Interesse diese Sendung nach wie vor und ich werde sie auch mit großer Freude und Interesse bis Ende 16 machen. Ich wünsche dafür viel Gesundheit, viel Glück. Dankeschön, und viel Kraft. Angela. Das ist ja nett von dir. Alles Gute. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, ihr wisst ja, dass es schon zwei Premieren des Domian-Dokumentarfilms Interview mit dem Tod gab. Das waren zwei spektakuläre Abende, dank euch, dank dem Publikum, die vor Ort waren. Und jetzt gibt es noch eine Veranstaltung, das ist denn die letzte große Premiere. Diese findet nochmal in Essen statt, nämlich kommenden Sonntag, am 6. Dezember um 20 Uhr in der Lichtburg. Und es sind wohl noch, hat man mir gesagt, einige Karten zu haben. Wer Interesse hat, kann sich sehr gerne anmelden. Die Veranstaltung wird so aussehen, dass der Film Domian Interview mit dem Tod wird zuerst gezeigt. Dann gibt es eine kleine Pause und dann gibt es eine Talkshow auf der Bühne. Und an dieser Talkshow nehmen teil Nicolas Müller, ehemals Mitglied von Jupiter Jones, dann Cornelia Scheel Und ich werde teilnehmen und moderieren wird der sehr geschätzte, von mir sehr geschätzte Kollege, 1Live-Kollege Mike Litt. Und danach beziehen wir euch, das Publikum, auch in die Diskussion mit rein. Und es gibt einen großen Talk im Kinosaal mit den Leuten vorne auf der Bühne. Also, 6. Dezember in Essen, 20 Uhr. Und genauere Infos oder Tickets könnt ihr buchen über www.domian-der-film.de. 6. Dezember, Essen, Lichtburg. Ich bin sehr gespannt und freue mich auch auf diesen Abend, jetzt kommenden Sonntag. So, hier ist Adrian. Adrian ist 35. Guten Morgen, Adrian. Guten Morgen, Domian. Hallo. Ja. Hallo. Deswegen, schön, dass ich erstmal durchgekommen bin. Freue mich, dass du da bist. Um was geht's denn, Dankeschön, Adrian? Bei mir geht es hauptsächlich um eine Krankheit, aber darf ich noch mal einen Satz dazu sagen, zu der Vorgängerin, die gerade war. Ja. Ich fand das sehr gut, was sie gesagt hat. Was ich schade finde, im Fernsehen wird sehr viel gezeigt, was die Leute wirklich nur sehen wollen oder was sie sehen sollen. Mhm. Und wenn jetzt Deutschland da auch jetzt mit reinmarschiert, wird genau das Ergebnis geben, wie Afghanistan, wie Irak, wie Libyen und Tunesien und solche Länder. Das heißt, du bist auch sehr skeptisch, du bist skeptisch und glaubst auch nicht an den Effekt dieser Mission. Nein, Krieg hat noch nie einem geholfen und ich denke, wird auch keiner helfen. Okay, gut. Das zu dem, aber jetzt zu deinem Hauptthema, Adrian. Mein Hauptthema, ich leide an Depressionen. Mhm. Seit wann schon? Seit dem 13. November 2008. 13. November 2008, so kannst du das auf den Tag genau festlegen? Auf die Uhrzeit sogar. Was ist da passiert? Ich war auf der Arbeit. Ich habe da bei einem Bekannten gearbeitet, ganz normal, also am Servicebereich. Und es kam plötzlich von heute auf morgen, von einer auf die andere Sekunde, habe ich Schweißausbrüche gekriegt, Herzrasen, Panikattacken und ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt. Das heißt, es ist gar nichts Gravierendes vorgefallen. Es kam über dich von einer Sekunde auf die andere. Absolut. Wie hast du das da? Das habe ich so in der Form noch nie gehört, dass eine Depression so ausgebrochen ist, so plötzlich. Ganz genau. Wie hast du das empfunden? Wie hast du reagiert darauf? Ja, das war natürlich jetzt, wie soll ich da reagieren? Was ist passiert? Mein Körper? Genau, man denkt doch dann, ich habe eine Krankheit, ja. Ich bin krank, aber man denkt ja nicht gleich an Depressionen. Was hast du gedacht? Also, gedacht habe ich eigentlich gar nicht. Ich dachte, boah, was ist denn los? Und dann bin ich rausgegangen, habe ich mir eine Zigarette geraucht und ein bisschen frische Luft. Alter, Jan, die Leitung ist sehr schlecht. Wenn du vielleicht ans Fenster gehen könntest oder so, würde uns das sehr erleichtern beim Zuhören. So besser? Ja, viel besser. Okay, Entschuldigung. Ja, dann bin ich rausgegangen und dachte, was ist jetzt los? Herzrasen. Und diese üblichen Symptome halt, was die Leute haben, die Depressionen haben, also die das wissen. Mhm. Und bin ich am nächsten Tag zum Arzt gegangen und habe mir erzählt, ja, ich habe Probleme mit Herzen und so weiter. Und dann hat er EKG gemacht und mir ging es trotzdem nicht besser. Nächsten Tag hin und her. Da denkt man ja dann zuerst, man hat mit dem Herzen irgendwas. Genau. Mhm. Und ich habe mich auch gar nicht getraut, den Arzt alles zu erzählen, was ich habe, sowas bei mir im Kopf vorspielen. Ne? Ich habe so Ängste bekommen und nachts dann und tagsüber und so weiter. Ich habe mich auch nicht getraut. Und dann zwei Wochen später, also eine Woche, habe ich dann erzählt, so und so, mir geht es nicht gut vom Kopf her und ich fühle mich sehr schlapp und ich kann nicht schlecht schlafen und ich habe schlechte Gedanken gehabt. Also so alles Mögliche habe ich gedacht, ich sterbe ich jetzt. Boah, was ist denn los? Mhm. Wann ist es denn dann diagnostiziert worden? Diagnostiziert worden ist das richtig erst 2011. 2011 erst? Ah. Ja. Ich habe also weitergearbeitet und halt mit diesen Panikattacken, dann habe ich das auch meinen Eltern erzählt, meine Familie. Und wie das so üblich ist, halt, ja, was hast du denn? Ach, dir geht's so gut, du hast einen guten Job und jetzt bald heiratest du und jetzt kommt deine Frau und dann wirst du glücklich sein und du machst dir nur was vor, das kann doch nicht sein. Und meine Eltern wollten das gar nicht wahrhaben, die haben das gar nicht akzeptiert, die haben mir gar nicht zugehört. Wie geht es dir denn heute, Adrian? Heute, im Vergleich zum 2008, geht es mir zu 60-70% besser. Woran liegt das? Es liegt daran, dass ich vielleicht bin ein sehr starker Mensch, würde ich sagen. Also ich bin ein Mensch, der nie aufgibt. Und ich bin ein sehr lustiger Mensch, ein sehr humorvoller Mensch. Und ich liebe das Leben. Ja, gut. Wie jeder halt. Das betrifft viele Depressionserkrankte und trotzdem schaffen sie es nicht, mit der Krankheit klarzukommen. Nimmst du starke Medikamente ein? Ich habe eigentlich nie so richtig starke Medikamente eingenommen. Nimmst du aber Medikamente ein? Ich nehme die, wenn es mir sehr schlecht geht. Ich nehme, das ist Methylzapin, das ist so ein Antidepressiv, also das ist jetzt nichts Besonderes. Ne? Und aber das hat einen Effekt auf meinen Körper. Und dann, wenn ich das einnehme, ich nehme einen davon vor dem Schlafen gehen und dann, dann fühle ich mich auch sehr gut. Ich nehme das meiste so zwischen November, Dezember, Januar, Februar und das auch nicht täglich. Was war jetzt genau der Grund deines Anrufes, Adrian? Uns so deine Geschichte zu erzählen oder hast du noch einen Hintergedanken gehabt? Mein Hintergedanke war, da habe ich damals in Stuttgart gewohnt. Meine Eltern haben hier oben in NRW gewohnt und da bin ich ausgezogen von Stuttgart nach NRW. Und die Depressionen wurden immer schlimmer und schlimmer und ich konnte eigentlich mit keinem darüber reden. Da bin ich zum Psychologen gegangen und habe das halt meinem Psychologen erzählt. Es war auch sehr schwierig, Termin zu bekommen und da bin ich ein paar Mal da gegangen und mir wurde es immer schlechter und schlechter und schlechter. Und dann hat er gesagt, dass ich zum Neurologen gehen soll, also zum Psychiater. Da bin ich zum Psychiater gegangen, habe denen dasselbe erzählt. Und der hat keinen Ausweg gesehen, außer einmal stationär in Klinik zu gehen. Ich hatte dich gefragt nach dem Hintergedanken, weswegen du angerufen hast. Ich wollte eigentlich, der Hintergedanke ist es auch den Leuten Mut zuzumachen. Ne? Was es auch wichtig ist, Mut? Mit der Krankheit umzugehen. Mut zuzumachen, sich zu offenbaren, mit dir Problemen mit umzugehen und auch mal wirklich vielleicht auch so eine Klinik zu besuchen. Ja. Okay, das finde ich ausgesprochen gut, da das ja nun nach wie vor leider Gottes eine große Volkserkrankung ist. Und es wird zwar viel darüber gesprochen mittlerweile schon, aber dennoch haben viele Leute Scheu. Und wenn jemand betroffen ist, das so sagt, auch in eine Klinik zu gehen, zu einem Psychiater, einem Therapeuten, das ist sicher der richtige Weg. Adrian, dafür danke ich dir, dass du das so gesagt hast, auch von mit deinem Hintergrund und wünsche dir natürlich weiterhin einen guten Genesungsprozess. Ja, es ist auch sehr, sehr schwierig und ich denke mal, man kann das auch wirklich auch dieses Krankheit lernen, wenn man in eine Klinik hingeht und dort wochenlang stationiert ist. Dass man das auch sieht, es ist auch ganz wichtig, dass man also auch sieht, dass man nicht alleine ist, dass es auch viele Leute betrifft, Doktoren, Professoren, Anwälte oder sonstiges. Ja. Deshalb liegt uns ja auch so viel daran, dass wir da auch sehr oft drüber reden. Lieber Adrian, ich danke dir, dass du angerufen hast und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Gute Besserung. Dank, tschüss. Gute dir auch, Ciao. Gute Feiertage. Dankeschön, tschüss. Ciao. Und hier ist Tanja. Tanja ist 43. Guten Morgen, Tanja. Ja, hallo, Domian. Hallo, Tanja. Um was geht's bei dir? Ja, also ich rufe an, ich möchte auch den Leuten Mut machen. Und zwar, mein Mann ist dieses Jahr im Februar verstorben. Der hatte Krebs. Wie alt ist dein Mann geworden? Ein Aceton. Bitte? Aceton. Ein Aceton im Kopf. Also ein Tumor im Kopf. Ja. Und wie alt ist dein Mann geworden? 45. Das tut mir sehr leid, Tanja. Wir haben am 14. Februar die Diagnose bekommen. Der hatte vorher keine Schmerzen. Und am 28. Februar ist er schon verstorben. Wie ist es denn zu der Diagnose gekommen? Ja, wenn er keine Schmerzen hatte. Er konnte auf einmal nicht mehr schlafen. Er litt auf einmal unter Schlaflosigkeit, dann auf einmal war die Gesichtshälfte gelähmt, konnte nicht mehr richtig sprechen. Also das war schon sehr, sehr schlimm. Wir dachten, er hätte einen Schlaganfall. Ja, wenn man die Symptome hat, dann ist man natürlich hoch alarmiert. Und dann ist er wahrscheinlich direkt in eine Klinik und hat sich untersuchen lassen. Ja, und er hatte vor ein paar Jahren davor Leukämie. Und hat das aber alles gut überstanden und wir waren noch nicht mal ein Jahr verheiratet. Wir kannten uns erst anderthalb Jahre. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen der überstandenen Leukämie und diesem Tumor? Ja, und zwar die Leukämie hat diesen Tumor ausgelöst. Also das hang alles zusammen. So, ihr wart kurz zusammen erst? Ja, anderthalb Jahre. Und dann kommt diese Nachricht, er hat ja einen Tumor im Kopf und wahrscheinlich war die Nachricht auch damit verbunden, wir können da nichts machen, oder? Ja, es war so ganz, ganz schlimm. Und zwar, wir waren ja gerade, wir hatten im April davor geheiratet. Mhm. Und ja, wir sind dann in das Krankenhaus und ja, das war alles, also für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich musste aber dann ganz stark sein, weil ich musste ja für drei Leute da sein, weil ich habe auch noch eine Tochter aus einer anderen Beziehung, die ist 14 Jahre alt. Wie hat er denn, nachdem er einmal schon dem Tod entronnen war, bei der Leukämie, wie hat er das aufgefasst, als er die Diagnose bekam? Also er hat dann mich gefragt, als es dann soweit war und er dann dort lag, muss ich denn jetzt sterben? Das weiß ich noch. Ach, ihm war das nicht direkt klar, dass das nicht heilbar ist? Ja. Es war nicht klar? Es war dann noch nicht so klar. War es dir auch nicht klar? Mir war es schon klar, aber man hat es ihm nicht so ganz deutlich gesagt. Dann hat sich das ja in einer ungeheuren Geschwindigkeit entwickelt. Ja, der Tumor ist jeden Tag 3,5 Millimeter gewachsen. Ach du je. Er hat dann gefragt, ob ich jetzt sterben muss. Ja, ich jetzt sterben? Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, du musst jetzt sterben. Das hast du gesagt? Ja. Ich bin dann auch bei ihm geblieben die ganzen Wochen. Also die Zeit über im Krankenhaus, habe dann dort geschlafen, habe ihn versorgt, rasiert, gepflegt. Wie hat er das denn aufgenommen, als du gesagt hast, ja, du musst jetzt sterben? Er konnte hinterher ja nicht mehr sprechen, nicht mehr Na, aber essen. In dem Moment, als er dich gefragt hatte? Er hatte schon geweint, ne? Mhm. Warst du dann, als er dann gestorben ist, bei ihm? Ja. Ja. Warst du alleine mit ihm? Nein. Die Ärzte waren da. Also Schwestern und auch Freunde von ihm. Wie ist er gestorben? Ist er friedlich gegangen? Ja, er ist friedlich eingeschlafen, aber ist schon nicht so einfach gewesen. Mhm. Ja, aber deswegen rufe ich nicht an, Domian. Ach. Und zwar, es geht auch darum, und zwar, wir waren in einer Freikirche. Mhm. Und ich habe dann nach dem Tod meines Mannes eigentlich gedacht, ich ich war total fertig. Ich habe gedacht, ich würde, die Welt würde zusammenbrechen. Mhm. Wir sagen nochmal, das war im Februar, in diesem Jahr 2015. Ja. Ja, mhm. Ja, und es war ganz, ganz schlimm für mich. Und ich wollte dann auch niemanden sehen. Ich war sehr depressiv. Ich bin nicht mehr aufgestanden. Ich habe mich nicht mehr um mich selbst gekümmert. Ich bin nicht mehr zum Friseur gegangen. Ich habe gar nichts mehr für mich getan. Völlig fertig. Mhm. Ja, und dann nach einem halben Jahr auf jeden Fall habe ich einen neuen Mann kennengelernt. Mhm. Obwohl ich wollte das erst gar nicht so an mich ranlassen. Wo hast du ihn kennengelernt? Übers Internet. Ja. Hast du gezielt gesucht? Ja. Du sagst das so zögerlich. Ist dir das peinlich? Nee, eigentlich nicht. Warum warst du so zögerlich gerade? Ja, weil man erstmal gucken muss, wie man so damit umgeht. Okay, du hast dann über das Internet einen Mann kennengelernt. Ja. Hast du dich in diesen Mann jetzt verliebt? Ja. Ja. Und zwar war das eine ganz prekäre Situation. Ich habe diesen Mann übers Internet kennengelernt, habe ihm dann meine Telefonnummer, wir haben dann erstmal eine Zeit lang geschrieben. Mhm. Ihm dann meine Telefonnummer rüber geschickt. Und dann hat er mich angerufen Und dann, als ich den Hörer abgenommen habe und habe die Stimme gehört, ja, da habe ich, weiß ich nicht, das war, als wenn die Titanic die Eismauer durchfährt. Also so ein gutes Gefühl. Ja. Also du meinst im Sinne von eines guten Gefühles. Ja. Das war nach einem halben Jahr, als wenn einer so die Mauer runterreißt. Bist du mit dem Mann jetzt richtig zusammen? Ja. Und ich liebe den unwahrscheinlich. Und wenn es diesen Mann nicht gegeben hätte, wäre mein Leben, glaube ich, ja, es wäre zu Ende gewesen. Irgendwann hätte ich mir das Leben genommen, weil ich es nicht mehr ertragen hätte. Aber du hast ja noch ein Kind. Ja. Das ist jetzt wie alt? 14. Wo ist die Trauer geblieben? Ich habe die Trauer mit ihm zusammen verarbeitet. Ist es schon verarbeitet, der Verlust des anderen Mannes? Nein, die kommt immer wieder durch. Mittlerweile kann ich viel, viel besser damit umgehen. Ja, du darfst meine Fragen nicht als kritische Fragen verstehen. Nee, das verstehe ich auch nicht. Ich frage sie einfach, um dich zu verstehen, um dich besser zu verstehen. Jetzt hast du gerade so beiläufig vorhin gesagt, dass du Mitglied einer freien evangelischen Gemeinde bist. Ja, und nach einem halben Jahr dann halt, habe ich dann halt diesen anderen Mann kennengelernt. Und dann haben die Leute natürlich Theater gemacht. Das glaube ich, darauf wollte ich hinaus. Das heißt, man... Die haben mir richtig Druck gemacht. Man macht dir ein schlechtes Gewissen nach dem Motto, wie kannst du, nachdem dein Mann gerade gestorben ist, dich schon wieder auf einen neuen Anlass einlassen? Ja. Ist das bis heute man so? Man hat dann erwartet von mir, dass ich mich trenne. Mhm. Oder ich werde aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Das ist ein Hammer. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, habe ich gesagt? Okay. Dann schließt mich doch aus eurer Gemeinschaft aus. Haben sie es getan? Ja, klar. Sie haben es getan? Ja, klar. Das ist ja unfassbar, Tanja. Ich hab's ja eh nicht mit diesen freien evangelischen Gemeinden. Aber ich habe dann gesagt, und zwar der Hammer war ja voll, ne? Was sind denn das für Christen, wenn ich das schon höre? Provokant, Domian. Und zwar haben die dann zu mir gesagt, wie kannst du jetzt ohne Gott leben? Was für eine Unverschämtheit. Und dann habe ich zu denen gesagt, ich lebe nicht ohne Gott, habe ich gesagt. Mein Gott, habe ich gesagt, liegt jedes Wochenende neben mir. Hast du deinen Glauben denn verloren? Nein. Nein. Aber das behaupten die natürlich. Das behaupten die, ja, so habe ich es gerade auch verstanden. Ich empfinde es so, dass du deinen Glauben weiterhin hast, aber eben aus dieser dogmatischen... Die haben sie nicht alle. Bitte? Die haben sie nicht alle. Ich finde es unglaublich. Klare Kiste. Ich finde es unfassbar. Ich bin so ausgeflippt. Ich habe dann mein Fenster aufgerissen und habe alle Bibeln und alle Bibeln aus dem Fenster rausgeschmissen. Wie lange war's? Meine Tochter, meine Mutter angerufen hat und hat gesagt, Oma, du musst ganz schnell kommen, die Mama schmeißt den lieben Gott aus dem Fenster. Wie lange warst du in dieser Kirchengemeinde? 2 Jahre. Ach so, länger nicht? Ja. Wie kam das, dass du überhaupt damals reingegangen bist? Durch meinen Mann. Ach, der war da verwurzelt? Ja, aber der hat auch immer gesagt, Fundamentalisten. Mhm. Der hat auch immer sehr geschwankt. Weißt du, was mich daran so wirklich so wütend macht? Weil das so ein verlogener Haufen ist. Ja. Sie predigen die Nächstenliebe und verhalten sich genau gegenteilig. Ja. Wenn du eine... Gut, da muss jeder Mensch... ist ja für sein eigenes Leben verantwortlich. Jeder Mensch geht mit seinem Leben anders um. Ja. Und wenn du, auch wenn erst ein paar Monate vergangen sind, Liebe, wir reden von Liebe, Liebe zu einem anderen Menschen empfindest, wer darf darüber urteilen? Niemand. Sie haben dann zu mir gesagt, ja, Tanja, ihr sitzt ja nicht nur auf dem Sofa und wie rechtfertigst du das vor Gott? Und ich bin fassungslos, wirklich fassungslos. Und du kannst ja nicht das ist nicht biblisch richtig. Es ist eine große Sünde. Und dann habe ich gesagt, ja, soll ich den jetzt sofort, wenn ich jemanden kennenlerne, das heißt, ich muss jetzt jemanden kennenlernen, einen Tag später muss ich den heiraten, mhm, und dann kann ich erst mit dem miteinander schlafen, weil der liebe Gott gesagt hat, kein Sex vor der Ehe. Ich glaube, ich spinne oder was? So, ich finde, ich fange mal in der Reihenfolge an. Erstmal sehr leid, dass du deinen Mann verloren hast. Das ist ein großes Unglück. Und ich glaube, wenn mein Mann wüsste, wie die mit mir umgehen, ich glaube, der wäre ausgeflippt. Und mein Mann hat damals zu mir gesagt, aus dem Sterbebett, das möchte ich auch nochmal ganz klar und deutlich sagen, wenn du jemanden findest, der dich liebt und der dich trägt, dann mach das. Hm. Du musst nicht alleine bleiben. Hm. Was für ein großer Und dieser Mann, den ich jetzt habe, der ist anders wie mein Mann. Hm. Ja? Und der liebt mich, der trägt mich. Tanja, du hast alles richtig gemacht. Du bist da raus. Du bist ein ganz feiner Mensch. Du bist raus. Ich werde mich niemals von diesem Mann trennen. Mhm. Das ist mir scheißegal. Und wenn der Papst bei mir vor der Tür steht. Ich glaube, dass es in katholischen Kreisen wäre es toleranter zugegangen und mit größerer Nächstenliebe als in diesen Kreisen. Du hast alles richtig gemacht, Tanja. Ich beglückwünsche dich, dass du eine neue Liebe gefunden hast. Und wie du mit deiner Trauer das alles in Einklang bringst, ist dein eigener Weg. Ich finde es sehr gut. Sehr gut. Ich möchte einfach nur den Leuten nochmal ganz deutlich machen, dass es kann nicht sein, dass man einen Menschen verliert, man findet einen anderen Menschen, ist wieder glücklich, soll den auch wieder abgeben. Mhm. Okay, aber das haben wir jetzt geklärt, dass das natürlich alles vollkommener Bullshit ist. Wo ist da die Gerechtigkeit? Da müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Liebe Tanja, ich bin froh, dass es sich jetzt so für dich ergeben hat und wünsche dir weiter alles Gute und sehr viel Glück. Ja, das wünsche ich dir auch. Sehr, sehr viel Glück und genieße oder wertschätze deine neue Liebe. Ja. Auf Wiederhören. Okay, danke dir auch. Tschüss. Ne? Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, 1.31 Uhr haben wir, 1.32 Uhr und hier ist unser Thema für morgen. Morgen heißt unser Thema Tatort Familie und ich möchte gerne morgen mit Leuten sprechen, bei denen die Familie zum Tatort wurde. Also zum Beispiel durch Missbrauch, durch Gewalt, durch Erbstreitigkeiten, durch Totschlag oder Mord. Was ist in eurer Familie schon sehr Schlimmes passiert, was nachhaltig gewirkt hat und von dem ihr sagt, ja, da ist der Tatort unserer Familie. Wenn ihr gerne morgen mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch an, domian@wdr.de oder ruft morgen vor der Sendung an, ab 0 Uhr oder auch während der Sendung. Tatort Familie. Jetzt weiter mit der freien Themennacht und herzlich willkommen, sage ich, zu Lukas. Lukas ist 23. Morgen, Lukas. Lukas, macht aber bitte auch den Fernseher oder das Radio aus. Ja, hallo. Hallo Lukas. Bitte den Fernseher oder das Radio ganz ausmachen. Okay, jo, habe ich gemacht. Gut. Mein Lieber, weswegen rufst du an? Ja, ich rufe ja wegen meiner, sagen wir mal, meiner sozialen Geschichte, meinem Werdegang und meiner Drogensucht an. Das heißt, also fangen wir mal mit der Drogensucht an. Ja. Nach was bist du süchtig? Was konsumierst du? GBL. Was ist das? Das wird in den Zeitungen öfters als K.O.-Tropfen betitelt. Hast du vielleicht schon mal gehört? Mhm. Das nehme ich, seitdem ich 15 bin. Da habe ich den ersten Kontakt gehabt. Da war noch alles okay. Was bewirken diese K.O.-Tropfen? Außer, dass man K.O. geht. Ja, also K.O. geht man erst nur, wenn man zu viel nimmt. Mhm. Wie beim Alkohol. Aber sonst pure Euphorie, Glücksgefühle, Selbstbewusstsein. Und das alles nur von 2 Milliliter, die man sich einmal trinkt und dann Liquid, ist man... Liquid Ecstasy. Genau, so wird das auch genannt. Ja. Mhm. wie viel konsumierst du davon und wie oft? Ja, also zu Bestzeiten habe ich mal in einem Monat 1 Liter getrunken. Boah. Ja. Wie viel braucht man denn, du hast es gerade schon angedeutet, aber wenn man jetzt eine Nacht in diesem Zustand verbringen will, wie viel braucht man davon? Ja, das Problem ist, wenn man, am Anfang geht's noch, am Anfang ist die Toleranz noch nicht so groß, da, wie auch gesagt, bei O-Tropfen, wenn man ein bisschen zu viel trinkt, schläft man davon ein. Mhm. Und das GABA-System, vom Gehirn merkt sich das Schlafsystem, und man kann dann halt irgendwann ohne nicht mehr schlafen. Ah, ja. Das ist das größte Problem. Also wenn man dann zum Beispiel um 17 Uhr ein bisschen zu viel getrunken hat, schläft ein, zack, dann kann man leider nicht mehr ohne die Nacht weiterschlafen. Muss dann also. Wie fühlt man sich, wenn man mit dem Zeug eingeschlafen ist? Hinterher, wenn man aufwacht? In den ersten Jahren super. Also man fühlt sich erfrischt, muss man sagen. Also wenn man nicht zu viel erwischt hat. Also man war gut, man hat sich eigentlich erholt gefühlt. In den Jahren danach, so jetzt in den letzten Jahren, war es schrecklich. Das heißt, du konsumierst das zurzeit immer noch? Jein. Also nicht mehr so häufig wie früher. Das letzte Mal, also ich habe jetzt bin umgestiegen auf die etwas billigere Variante, BDO heißt das. Ist aber eigentlich derselbe Wirkstoff, wirkt nur ein bisschen weicher. Okay, ist jetzt Jacke wie Hose. Das heißt, du nimmst aber jeden Tag irgendein Zeug ein. Ja, also jetzt so. Nicht mehr. Das letzte Mal war jetzt vor ungefähr 2 Wochen. Jetzt habe ich wieder einen Entzug gemacht zu Hause. Was hast du? Und einen Entzug gemacht. Einen Entzug gemacht, zu Hause. Also der Entzug ist vergleichbar mit dem Alkoholentzug. Wie fühlst du dich denn gerade heute, aktuell? Nicht so gut. Das höre ich dir an, meine ich zumindest. Ich meine dir anzuhören, dass es dir nicht sehr gut geht. Wenn du das so viele Jahre und so, du hast so jung angefangen und so viele Jahre konsumiert hast, gehe ich mal davon aus, dass du sonst nichts gebacken bekommen hast. Schule, Ausbildung, ja. Lehre, Studium, irgend sowas, gar nichts. Es lief, also Grundschule lief perfekt, nur 1 und 2. Dann ging es halt aufs Gymnasium und da musste ich halt anfangen zu lernen. Konnte ich nicht wirklich. Der Schnitt blieb zwar, aber dann ab der 7. Klasse habe ich irgendwie angefangen zu kiffen. So, das war dann irgendwie spontan. Mhm. Und und dann spontan hat sich auch dann das mit dem GBL entwickelt. Mhm. Und ich glaube auch halt, dass durch das Kiffen irgendwie so eine Sozialphobie entstanden ist. Also erstmal nochmal im Klartext, du hast keinen Schulabschluss und keine Lehre und keinen gar nichts. Doch, ich habe Realschulabschluss mit, wie nennt man das? Mit Quali. Okay, aber dann weiter nichts gelernt? Nee. Also ich bin im Moment arbeitslos. Aber ich würde gerne nächstes Jahr wieder mein Fachabitur bzw. Abitur neu beginnen. Das heißt, diese Drogen, kann man ja dann schon sagen, haben auch etwas ausgelöst in dir, nämlich soziale Phobien, Panikattacken und dergleichen. Ja, Panikattacken jetzt nicht vielleicht ein bisschen, aber eher soziale Phobien. Also in der Schule ist das schon sehr schlimm gewesen. Also ich habe das sehr oft missbraucht für die Schule, für Referate, Aufzeigen. Das liegt ja jetzt lange schon zurück. Wie ist das denn jetzt im Moment in deinem Leben? Wie lebst du zum Beispiel? Hast du eine eigene Wohnung oder wohnst du bei deinen Eltern noch? Eigentlich wohne ich bei meinen Eltern noch, aber die haben mich rausgeworfen. Mhm. Weil ich halt mit dem Drogenkonsum auch viel zu viel Gas gegeben habe sozusagen und meine Eltern auch beklaut habe. Also ich habe meine Mutter um 15.000 Euro bestohlen. Um 15.000 Euro? Circa, ja. 10.000 habe ich, glaube ich, geklaut und 5.000 hat sie mir nochmal gegeben, weil ich per Lastschriftverfahren gezockt habe. Gespielt habe ich nämlich auch. Ach, das kam auch noch dazu. Das heißt, du hast das Geld für die Drogen ausgegeben? Was du eigentlich nicht hattest, das Geld, und hast auch noch gezockt. Genau. Hätte ich dich auch rausgeschmissen, wenn ich dein Vater wäre. Ja, also mein Vater sowieso, meine Mutter ist halt total lieb, total nett und ich bin halt ihr Sohn und egal, irgendwann muss man hart durchgreifen, sonst wird das nichts. Eben, ja. Wo bist du, wo lebst du denn jetzt gerade? Meistens bei Freunden oder bei meiner Oma und ja, mal hier, mal dort. Und jetzt versuche ich gerade, was mit dem Amt zu klären, ob ich eine Wohnung bekomme. Warum? Das ist natürlich sehr richtig und sehr gut, aber warum gehst du nicht in eine Klinik? War ich schon öfter. Und was hat das gebracht? Ja, nicht viel. Also ich war also halt schon Dutzend Entzüge halt, also normale Entzüge, die 2 Wochen gehen, nur stationärer Entzug oder halt Langzeittherapie. Da bin ich aber schon nach 5-6 Wochen rausgegangen. Warum? Weil, ich weiß es nicht. Also ich kann es selber nicht beschreiben. Ich habe es einfach nicht ausgehalten. Ich kann an dem, ich weiß nicht, ob es eine Psychose ist oder auch an sozialen Phobien. Also mir ging es pro Tag nach Woche zu Woche besser, aber irgendwie, ich habe da nicht so Anschluss gefunden, dachte ich. Also es ging mir langsam, es ging dir von Woche zu Woche besser und trotzdem, ja, hast du es abgebrochen. Ja. Aber das ist doch Wahnsinn, Das ist ja doch die Chance für dich, wenn du in einer Langzeittherapie bist, dass du wieder Boden unter die Füße bekommst. Und wenn das zwischenzeitlich auch mal nicht so gut läuft, muss man doch, das ist doch gerade das A und O, da muss man doch auf die Zähne beißen und weitermachen. Das stimmt. Du erlebst es ja am eigenen Leib, was dann passiert, wenn man solche Sachen abbricht. Dann geht die ganze Scheiße von vorne wieder los. Genau, ja, das war halt das Problem der Langzeittherapie auch, dieses, ich weiß nicht, Craving, hast du bestimmt schon gehört? Erklär es uns. Craving ist halt, wenn man nach etwas süchtig ist, zum Beispiel auch nach Alkohol, abstinent ist, zum Beispiel 1-2 Monate und dann doch wieder Lust verspürt, nach 1-4 Wochen doch wieder Alkohol zu trinken. Und das ist halt in der Langzeittherapie auch passiert. Und aber das ist ja genau, das ist ja logisch, dass das passiert, wenn man in einer Sucht ist. Ja, und da habe ich dann leider in der Langzeittherapie mir in der Langzeittherapie schon was bestellt nach Hause. Ja. Hab mir dann sozusagen schon alles geplant gehabt, bestellt nach Hause. Okay, Luca, wenn du so weitermachst, bist du in 10 Jahren entweder komplett in der Gosse oder tot. Eben, und das will ich jetzt ändern. Was hast du vor? Ja, ich möchte jetzt auf jeden Fall, was habe ich vor? Das ist eine gute Frage. Ich möchte auf jeden Fall, ich möchte schon eine Ausbildung machen oder wenigstens meinen Fachabitur nachholen. Das ist ein guter Plan, aber dennoch musst du ja natürlich erstmal psychisch, seelisch stabil werden. Ja, das ist das Problem. Also viele sagen halt auch, ich habe im Internet viel gelesen, also es gibt viele, die von dem Zeug abhängig sind, auch jahrelang. Und da wird halt geschrieben von 2-3 Jahren, dass man dann das klarkommt. Und weiß ich nicht. Wie wäre es denn nochmal mit einer Langzeittherapie? Ja, das Problem ist, ich bin privat versichert, also noch. Mhm. Jetzt nicht mehr bald, weil wir auch kein Kindergeld mehr bekommen. Ich würde es auf jeden Fall nochmal probieren. Also ich würde auch so eine WG-Gemeinschaft... Lukas, ich finde, du musst das probieren. Da gibt's gar nicht zu reden mit Würde und vielleicht. Du musst das machen. Du kannst dir deine Ausbildung und alles kannst du dir von der Backe kratzen, wenn du selbst nicht vorher eine stabile seelische Entwicklung genommen hast. Ja, ich habe halt eine Angst davor, weil ich bin jetzt schon 23 geworden und ist doch noch okay, finde ich. Du bist noch gut in der Zeit. Also da musst du dir keine Sorgen machen. Aber die Sorgen, die ich mir bei dir mache, ist, dass du zu weich bist, dass du zu schnell nachgibst. Ja, das stimmt. Ja, und das ist das A und O in einer solchen Situation, dass du auf die Zähne beißt und sagst, das will ich jetzt schaffen. Ich gehe da jetzt durch. Ich habe professionelle Hilfe. Ich fliehe da nicht raus. Das musst du dir wirklich eintrichtern, sonst bist du verloren, Mensch. Ja, da hast du recht. Ja. So, jetzt will ich, dass du mit meinem Psychologen noch sprichst, der dir noch vielleicht ein paar Tipps geben kann, wie du noch mal bald in eine Langzeittherapie reinkommst. Okay. Ja? Ja. Der Psychologe heißt Frank, der ruft dich gleich an, Lukas. Ich drücke dir die Daumen und wünsche dir wirklich alles Gute und viel Erfolg. Jo, danke schön. Tschüss, Lukas. Jo, ciao. Hier ist Margot, 64. Guten Morgen, Margot. Guten Morgen, Jan. Hallo, Margot. Ich bin schwer krank und habe Angst, dass ich jederzeit jetzt sterben könnte. Ich habe Diabetes 2, ich habe einen Morbus Crohn, akutes Nierenversagen, COPD 4 Gold im Endstadium und Arthrose. Letztes war mein Hausarzt hier. Margot, eine kleine Frage. Das zweite, was du gerade genannt hast, also Erkrankung, was ist das? Welches? COPD? Nein, den zweiten Begriff, den du genannt hast. Morbus Crohn. Ja, was ist das? Morbus Crohn. Entschuldige, das habe ich nicht verstanden. Ja, Morbus Crohn. Genau, sehr schwere Darmerkrankung. Ja. Ja. Mhm, ja. Bin ich aber operiert worden und das ist alles im Griff. Mhm. Es geht jetzt darum, letztens war mein Hausarzt hier und ich sprach mit ihm und habe gefragt, ob ich noch lange zu leben habe. Da hat er gesagt, ich soll mir das vorstellen, ich bin ein Baum, der die Blätter verliert und wenn das letzte Blatt fällt, ja, weiter hat er sich nicht geäußert. Mein Mann saß noch daneben. Da war ich so schockiert, habe Angst gekriegt. Mhm. Ja. Und jetzt ist die COPD so weit schon fortgeschritten, dass ich an der Dialyse mit dem Krankenwagen gefahren werde. Ich kann nicht mehr laufen, weil ich die Luft nicht durchkriege, obwohl ich Sauerstoffgeräte habe. Und werde sitzend hingebracht. Und wenn ich von der Dialyse fertig bin, bin ich kaputt. Mhm. Und nun weiß ich nicht. Ich habe jetzt Angst jeden Tag, dass ich ersticke. Wenn ich jetzt alleine bin, mein Mann ist jetzt zur Arbeit, sonst pflegt mich mein Mann. Ich habe Pflegestufe 1, aber nur. Hast du kein Sauerstoffgerät da? Ja, aber das hilft nicht mehr viel bei mir. Das hilft nicht? Nein. Mhm. Ich habe da jetzt erst gekämpft, um das Sauerstoffgerät für draußen zu bekommen, damit ich nach draußen kann. Mhm. Ich bin etwas erstaunt oder auch etwas schockiert über die Aussage deines Arztes. Ja, muss ich dir sagen. Da habe ich gleich meine Kinder Bescheid gesagt und habe gesagt, ich werde nicht mehr lange leben, ich habe Angst. Ich belaste die alle damit. Mein Mann ist fix und fertig. Mit dem pöbel ich manchmal rum. Der hat das gar nicht verdient. Der tut mir so leid. Dieser Arzt, ist das dein langjähriger Hausarzt? Ja. Ich bin wirklich etwas auch wütend darüber, dass jemand so eine merkwürdige Formulierung einem kranken Menschen sagt. Natürlich, wenn das letzte Blatt... Wenn ich was Neues dazu kommt, frage ich immer an der Dialyse, muss ich jetzt sterben? Mhm. Jetzt haben sie noch an meinem Hals gefunden, dass ich da eine Lymphe ganz dick geschwollen hat. Mhm. Und das wird jetzt abgeändert nächste Woche. Ich war beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, die konnte keine Sonographie machen, weil die so ein Gerät nicht da hatte. Margot, ich würde zunächst einmal nochmal das Gespräch mit einem anderen Arzt suchen. Ich habe ja mit dem von der Dialyse gesprochen. Ja, und was sagt der? So schnell stirbt sich das nicht. So schnell stirbt sich das nicht, hat er gesagt. Ja. Gut, das ist ja schon eine andere Aussage als die Aussage von dem Hausarzt. Ja. Und bloß, ich weiß jetzt nicht, wie ich mich verhalten soll. Zu mir wurde gesagt, es gibt ehrenamtliche Leute, die an der Palliativhilfe sind. Mhm. Und die würden mir helfen, wenn es soweit ist, dass ich den Erstickungstod nicht so miterlebe. Ja, also ich rate dir auf jeden Fall, Margot, das geht jetzt noch gar nicht ums Sterben, sondern ich rate dir ganz dringend, dass du mit einem Palliativmediziner oder einer Palliativstation Kontakt aufnimmst. Ja. So, da hast du Fachleute, die deine Krankheiten im Ganzen sehen und beurteilen können. Ja. Das heißt, die werden auch eine wesentlich seriösere und differenziertere Aussage machen als dein Hausarzt. Mhm. Und die können dich entsprechend behandeln, damit du keine Angst hast vor Erstickungsanfällen und dergleichen. Also der Weg im Moment ist die Palliativmedizin. Das heißt nicht, du brauchst nicht denken, das ist jetzt die Sterbemedizin, ich sterbe gleich nächste Woche. Keineswegs. Ja, das hätte ich schon wieder jetzt geglaubt. Bitte? Das hätte ich jetzt schon wieder geglaubt. Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Wenn man sehr schwer erkrankt ist oder multiple erkrankt ist, so wie du, ist es immer gut, sehr früh Kontakt mit Palliativmedizinern aufzunehmen. Ich kann da ja nicht hinkommen. Das schaffe ich ja nicht mehr. Ja, die müssen aber zu mir nach Hause kommen. Die kommen auch zu dir nach Hause und jeder Patient, das habe ich sehr oft gesagt hier und das sage ich auch immer noch, hat einen gesetzlichen Anspruch darauf, dass ein Palliativmediziner nach Hause kommt und einen ambulant berät und behandelt. Mhm. So auch du. Da müssen wir mal überlegen, wie wir dir gleich noch ein paar Infos an die Hand geben, dass du Kontakt zu einem Palliativzentrum aufnimmst und dich dort einfach mal meldest und anrufst. Ich weiß eigentlich nur, dass es bei uns im Krankenhaus eins gibt. Ja, wunderbar, wunderbar. Dann rufst du ganz einfach da an und schilderst deinen Fall und bittest um einen Hausbesuch. Ach, du die kommen auch nach Hause. Die kommen nach Hause, definitiv, ja. Ja. Mhm. Und wie gesagt, dann bekommst du eine fundierte, seriöse Erklärung und vor allen Dingen, die nehmen dir auch die Angst vor Dingen, die dich jetzt sehr plagen, zum Beispiel das Ersticken. Ja, ich bin fix und fertig, ich kann noch nicht mal bis zur Toilette laufen, da bin ich kaputt. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch so seelisch belastet ist, ja, ist das alles ganz schrecklich. Ja. Margot, glaubst du, dass du da zurechtkommst, wenn du in deinem Krankenhaus anrufst bei der Palliativstation? Oder ja, so? Das würde ich schaffen, klar. Okay, ja. So, dann mach das mal ganz schnell, am besten gleich morgen, damit bald jemand kommt und du auch ordentlich dann betreut wirst. Okay. Und dann wünsche ich dir alles Gute und ja, lass dir nicht so Angst machen von so dusseligen Aussagen von Ärzten, die das mal so dahin sagen. Gut, hat man vielen Dank. Sehr gerne. Alles Gute, schön. Margot. Vielen Dank noch. Danke, hey. Tschüss. 51. Morgen heißt unser Thema Tatort Familie. Ich möchte gerne mit euch reden und darüber mich unterhalten. Wenn in eurer Familie etwas sehr Schlimmes passiert ist, ein Verbrechen, ein Missbrauch oder vielleicht auch schlimme Erbstreitigkeiten, unter Umständen im weitesten Sinne auch ein Stalking, nachdem man sich getrennt hat, alles, was im Bereich der Familie passiert ist und was euch schwer zu schaffen macht, Tatort Familie, ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen, gerne natürlich auch dann während der Sendung. Jetzt geht's weiter mit Jörg und Jörg ist 25. Hallo Jörg. Ja, hallo. Hallo Jörg. Bitte auch den Ton hinten ausschalten in deinem Fernseher oder Radio. Im Hintergrund. Mann, das haben wir tausendmal schon gesagt. Ihr müsst den Ton immer abstellen, wenn wir uns unterhalten. Okay, alles mute. So. Jörg, um was geht's? Ja, es geht um die Geschäftsbeziehung zwischen meinem Agenturchef und mir. Also ich bin selbstständig, aber trotzdem mit einer Agentur beschäftigt. Mhm. Und wir schlafen jetzt schon seit circa 5 Jahren zusammen. Und das ist eigentlich auf geschäftlicher Basis alles wunderbar funktioniert, die ersten 3 Jahre. Mhm. Und seit circa 1,5 Jahren spitzt sich das kontinuierlich zu mit den Andeutungen und den Sachen, was er mir anvertraut sozusagen. Er ruft mich wirklich ohne irgendwelche geschäftlichen Gründe an. Privat. Erzählt mir, was er mit seiner, genau, mit seiner Frau angestellt hat in Sachen, ja, Bettgeschichten. Also sexuelle Sachen erzählt er dir, intime Details. Sehr detailliert, ja. Mhm. Und ab und zu kommen dann auch Anspielungen mir gegenüber mit, ja, wenn ich eine Frau wäre, würde ich ja schon mit dir und so weiter. Wie alt ist der Chef? Und, der wird nächstes Jahr 50. Mhm. Ja, und es ist, ich fühle mich da mehr und mehr bedrängt und das ist eine DJ-Agentur. Wir machen hauptsächlich Hochzeiten und wir müssen dann auch Promotion natürlich machen auf Hochzeitsmessen. Was müsst ihr zusammen? Ihr müsst ja zusammen hingehen, oder? Genau, also wir haben dann Messestand. Mhm. Je nachdem, wie groß die Messe ist, sind es mehr DJs oder weniger DJs. Mhm. Das haben wir ja auch die ganze Jahre gemacht. Und jedes Mal, wenn die Messe weiter weg war, haben wir natürlich getrennte Hotelzimmer gehabt. Mhm. Und jetzt im Januar ist die nächste Hochzeitsmesse, die ist in Lörrach. Ja. Und komischerweise gab es da dann keine getrennte Zimmer mehr. Dann muss ich mit ihm in einem Zimmer schlafen. Und durch die ganzen Anspielungen, ich weiß natürlich, was ich machen soll, ob ich ihn drauf ansprechen soll. Aber Jörg, also wie du es gerade schilderst, ist der scharf auf dich? Wie bitte? So wie du es gerade geschildert hast, ist der scharf auf dich? Ja, das Problem, ja, die Sorge habe ich auch, aber wenn ich mag es mir nicht verspielen mit ihm, weil ja, okay, ich fühle mich total wohl in der Agentur. Ja, aber du fühlst dich eben nicht so total wohl, weil er so ist, wie er ist seit einiger Zeit. Also ja, muss man das ansprechen. Und ich würde auch nicht mit dem in ein Zimmer gehen und quasi noch im Ehebett mit dem schlafen. Da habe ich die Panik davor. Ja, zu Recht. Dass er mich irgendwie anlangt oder so. Also zu Recht. Ich würde auf jeden Fall jetzt schon mal irgendwie versuchen zu drehen, dass du doch ein eigenes Zimmer bekommst. Und wenn es nicht direkt in Lörrach ist, dann wird es wohl irgendwo ein bisschen außerhalb ein Hotel geben, wo du alleine wohnen kannst. Ja, klar. So. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich würde an der Stelle wirklich jetzt mal das Gespräch suchen, was das eigentlich soll und was, frag ihn, was das soll und was er will von dir. Und dass du dich auch bedrängt fühlst. Ja, ich habe gerade irgendwie Empfangsprobleme. Du hörst mich nicht. Ah, jetzt funktioniert es. Okay, ich habe gerade gesagt zu dir, dass du ihn ansprechen sollst. Und das thematisieren sollst und auch dein Unwohlsein formulieren sollst. Ich habe halt wirklich Angst, dass dann die Geschäftsbeziehung dabei zerbricht, weil ich gebe es offen ehrlich zu, ich verdiene Arschvollgeld bei ihm, also überdurchschnittlich. Mhm. Und die Auftritte, was ich bekomme, die sind halt auch Hammer. Okay, mag sein, aber was ist die Alternative? Ist die Alternative, mit dem ins Bett zu steigen? Ja, okay, das wollte ich auf keinen Fall. Ja, so habe ich dich auch verstanden, dass das nicht dein Ding ist und dass du diese private Verbindung nicht haben möchtest zu ihm. Ja, und wie spreche ich das am sachtesten an, dass es nicht unbedingt vielleicht eskaliert? Ich weiß ja nicht, wie er reagiert. Na, du kannst es ja erstmal, du musst es ja gar nicht aggressiv sagen. Also erstmal würde ich mir ein neues Hotelzimmer suchen. Das ist das Allererste. Und zwar sehr schnell, damit du das schon mal erledigt hast. Und dann würde ich mit ihm bald ein Gespräch führen, wenn es möglich ist. Und da sagst du, dass du das ein bisschen befremdlich findest, dass er so viele Details erzählt aus seinem Leben und aus seinem intimen Leben und du damit nicht so zurechtkommst. Du kannst es ja erstmal so ein bisschen schwammig formulieren, mal sehen, wie er darauf reagiert. Ja klar. So. Ich hoffe halt bloß, dass er dann aggressiv oder sowas wird, wenn er sich da irgendwie vielleicht angegriffen fühlt oder sowas, dass ich ihm sowas unterstelle. Aber das ist ja eigentlich schon fast keine Unterstellung mehr. Das ist ja eigentlich... Genau. Ja. Das Gespräch soll ja auch den Sinn haben, dass du eine Grenze ziehst, dass der kapiert, bis dahin kann ich gehen und nicht weiter. Vielleicht könnt ihr beide mit Gesichtswahrung aus dem Gespräch rausgehen. Aber dafür musst du es zumindest mal ansprechen und deine Position klar machen, dass du ihn wertschätzt als Chef und auch gerne arbeitest, aber dass dir so dieser private Kontakt zu viel wird und er soll das nicht persönlich nehmen. Ich hoffe mal, dass es wirklich alles so locker dann von der Bühne geht. Also ich bin alles andere als aggressiv. Um Gottes Willen, ich habe auch total Respekt vom Alter. Ich habe halt bloß Angst vor ihm, dass er dann vielleicht sagt, dass er aggressiv wird oder dass er sagt, hey, nee, du hast sowas jetzt von mir gedacht. Ich möchte nicht mehr, dass du mit mir zusammenarbeitest oder so. Also ein gewisses Risiko besteht natürlich. Das musst du eingehen. Aber ich finde, das musst du auch eingehen, weil du dich so bedrängt fühlst und die Indizien auch dafür sprechen, dass das irgendwie alles ein bisschen merkwürdig läuft. Da muss man schon ein gewisses Risiko eingehen. Ja. Also ich rate dir dringend dazu, das zu machen. Klar, da hängt halt auch in der ganzen Sache meine Existenz dran. Also ich, mit der Musik und mit den Aufträgen und mit der Agentur verdiene ich meinen Lebensunterhalt, also hauptberuflich. Mhm. Hast du denn eigentlich früher, du sagst, dass du 5 Jahre da arbeitest schon. Ja, seit 5 Jahren arbeite ich. In den früheren Jahren nichts dergleichen wahrgenommen bei ihm? Überhaupt nicht. Also das hat auch erst vor 1,5 Jahren circa angefangen. Und ich habe da auch von seiner Seite aus, von Hintergrundgeschichtenmäßig her, auch irgendwie keinen Grund gesehen, dass er sich so in die Richtung entscheidet, weil Eheprobleme und so weiter gibt es ja, so viel ich weiß, auch nicht. Hat denn irgendjemand, ein Kollege, auch schon mal irgendwie eine Andeutung gemacht, dass er so etwas erlebt hat mit dem Chef? Also das Problem ist, viele, also in der Branche sind viele DJs, die arbeiten mal ein Jahr oder 1,5 Jahre bei einer Agentur. Achso, die kriegen das gar nicht. Genau, dann bekommen die einen Höheflug und dann wollen sie wechseln. Ich verstehe. Und die Kollegen sehe ich leider Gottes auch nur auf den Hochzeitsmessen, weil jeder arbeitet ja für sich sozusagen. Ich verstehe. Also Hochzeitsmesse Lörrach, werdet ihr getrennte Zimmer haben. Klar, ne? Ja, also das wäre mir am liebsten auf jeden Fall. Ja. Das macht mir richtig Bauchweh. Ja, na klar. Also gar keine Frage. Gar keine Frage, Jörg. Geh es an. Ich kann dir dazu nur dringend raten, das Gespräch zu führen. Da fühlst du dich besser hinterher und vielleicht renkt sich die ganze Sache dann auch wieder ein. Ein gewisses Risiko besteht, aber das musst du eingehen, finde ich. Ja, okay, stimmt auch wieder. Jörg, alles Gute wünsche ich dir. Viel Erfolg. Ich bedanke. Der Jörg. In der Technik heute Nacht, Andreas Hulford. Und nochmal unser Thema morgen. Unser Thema morgen heißt Tatort Familie. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, bei denen die Familie zum Tatort wurde. Ihr könnt euch per Mail anmelden unter domian@wdr.de oder gerne morgen ab 0 Uhr anrufen unter unserer bekannten Nummer oder dann auch während der Sendung. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und wir sind hoffentlich pünktlich morgen wieder hier. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.